Wieder befand ich mich im runden Korridor, angeregt von dem Jagdabenteuer, und überall an allen unzähligen Türen lockten die Inschriften: Mutabor, Verwandlung in beliebige Tiere und Pflanzen, Kamasutram, Unterricht in der indischen Liebeskunst, Kurs für Anfänger, 42 verschiedene Methoden der Liebesübung, genussreicher Selbstmord, du lachst dich kaputt, wollen Sie sich vergeistigen, Weisheit des Ostens, oh, dass ich 1000 Zungen hätte, nur für Herren, Untergang des Abendlandes, ermäßigte Preise, noch immer unübertroffen, Inbegriff der Kunst, die Verwandlung von Zeit in Raum durch die Musik, die lachende Träne, Kabinett für Humor, Einsiedlerspiele, vollwertiger Ersatz für jede Geselligkeit. Endlos lief die Reihe der Inschriften. Eine hieß: Anleitung zum Aufbau der Persönlichkeit. Erfolg garantiert. Das schien mir beachtenswert und ich trat in diese Tür. Es empfing mich ein dämmeriger, stiller Raum. Darin saß ohne Stuhl nach morgenländischer Art ein Mann auf dem Boden. Der hatte vor sich etwas wie ein großes Schachbrett stehen. Im ersten Augenblick schien es mir Freund Pablo zu sein. Wenigstens trug der Mann eine ähnliche buntseidene Jacke und hatte dieselben dunkelstrahlenden Augen. »Sind Sie Pablo?« »Ich bin niemand«, erklärte er freundlich. »Wir tragen hier keine Namen. Wir sind hier keine Personen. Ich bin ein Schachspieler. Wünschen Sie Unterricht über den Aufbau der Persönlichkeit?« »Ja, bitte.« »Dann stellen Sie mir freundlichst ein paar Dutzend Ihrer Figuren zur Verfügung.« »Meiner Figuren?« »Der Figuren, in welche Sie Ihre sogenannte Persönlichkeit haben zerfallen sehen. Ohne Figuren kann ich nicht spielen.« Er hielt mir einen Spiegel vor, wieder sah ich darin die Einheit meiner Person, in viele Ichs zerfallen. Ihre Zahl schien noch gewachsen zu sein. Die Figuren waren aber jetzt sehr klein, so groß etwa wie handliche Schachfiguren. Der Spieler nahm mit stillen, sicheren Fingergriffen einige Dutzend davon und stellte sie neben dem Schachbrett an den Boden. Eintönig sprach er dazu wie ein Mann, der eine oft gehaltene Rede oder Lektion wiederholt. Die fehlerhafte und unglückbringende Auffassung, als sei ein Mensch eine dauernde Einheit, ist Ihnen bekannt. Es ist Ihnen auch bekannt, dass der Mensch aus einer Menge von Seelen, aus sehr vielen Ichs besteht. Die scheinbare Einheit der Person in diese vielen Figuren auseinanderzuspalten, gilt für verrückt. Die Wissenschaft hat dafür den Namen Schizophrenie erfunden. Die Wissenschaft hat damit insofern recht, als natürlich keine Vielheit ohne Führung, ohne eine gewisse Ordnung und Gruppierung zu bändigen ist. Unrecht dagegen hat sie darin, dass sie glaubt, es sei nur eine einmalige, bindende, lebenslängliche Ordnung der vielen Unter-Ichs möglich. Dieser Irrtum der Wissenschaft hat manche unangenehme Folgen. Sein Wert liegt lediglich darin, dass die staatlich angestellten Lehrer und Erzieher sich ihre Arbeit vereinfachen und das Denken und Experimentieren erspart sehen. Infolge jenes Irrtums gelten viele Menschen für normal, ja für sozial hochwertig, welche unheilbar verrückt sind. Und umgekehrt werden manche für verrückt angesehen, welche Genies sind. Wir ergänzen daher die lückenhafte Seelenlehre der Wissenschaft durch den Begriff, den wir Aufbaukunst nennen. Wir zeigen demjenigen, der das Auseinanderfallen seines Ichs erlebt hat, dass er die Stücke jederzeit in beliebiger Ordnung neu zusammenstellen, dass er damit eine unendliche Mannigfaltigkeit des Lebensspieles erzielen kann. Wie der Dichter aus einer Handvoll Figuren ein Drama schafft, so bauen wir aus den Figuren unseres zerlegten Ichs immerzu neue Gruppen, mit neuen Spielen und Spannungen, mit ewig neuen Situationen. Sehen Sie? Mit den stillen, klugen Fingern griff er meine Figuren, alle die Greise, Jünglinge, Kinder, Frauen, all die heitern und traurigen, starken und zarten, flinken und unbeholfenen Figuren, ordnete sie rasch auf seinem Brett zu einem Spiel, in welchem sie alsbald zu Gruppen, Familien, zu Spielen und Kämpfen, zu Freundschaften und Gegnerschaften sich aufbauten, eine Welt im Kleinen bildend. Vor meinen entzückten Augen ließ er die belebt und doch wohlgeordnete kleine Welt eine Weile sich bewegen, spielen und kämpfen, Bündnisse schließen und Schlachten schlagen, untereinander werben, heiraten, sich vermehren. Es war in der Tat ein vielfiguriges, bewegtes und spannendes Drama. Dann strich er mit heiterer Gebärde über das Brett, warf alle Figuren sachte um, schob sie auf einen Haufen und baute nachdenklich ein wählerischer Künstler aus denselben Figuren ein ganz neues Spiel auf, mit ganz anderen Gruppierungen, Beziehungen und Verflechtungen. Das zweite Spiel war dem ersten verwandt. Es war dieselbe Welt, dasselbe Material, aus dem er es aufbaute. Aber die Tonart war verändert, das Tempo gewechselt, die Motive anders betont, die Situationen anders gestellt. Und so baute der kluge Aufbauer aus den Gestalten, deren jede ein Stück meiner selbst war, ein Spiel ums andere auf, alle einander von Ferne ähnlich, alle erkennbar als derselben Welt angehörig, derselben Herkunft verpflichtet, dennoch jedes völlig neu. »Dies ist Lebenskunst«, sprach er dozierend. »Sie selbst mögen künftig das Spiel ihres Lebens beliebig weitergestalten und beleben, verwickeln und bereichern. Es liegt in ihrer Hand. So wie die Verrücktheit in einem höheren Sinn der Anfang aller Weisheit ist, so ist Schizophrenie der Anfang aller Kunst, aller Fantasie. Sogar Gelehrte haben dies schon halb erkannt, wie man zum Beispiel in des Prinzen Wunderhorn nachlesen mag, jenem entzückenden Buch, in welchem die mühevolle und fleißige Arbeit eines Gelehrten durch die geniale Mitarbeit einer Anzahl von verrückten und in Anstalten eingesperrten Künstlern geadelt wird. Hier stecken Sie Ihre Figürchen nur zu sich, das Spiel wird Ihnen noch oft Freude machen. Sie werden die Figur, die heute sich zum unerträglichen Popanz ausgewachsen hat und Ihnen das Spiel verdirbt, morgen zur harmlosen Nebenfigur degradieren. Sie werden das arme, liebe Figürchen, das eine Weile zu lauter Pech und Unstern verurteilt schien, im nächsten Spiel zur Prinzessin machen. Ich wünsche viel Vergnügen, mein Herr.« Ich verbeugte mich tief und dankbar vor diesem begabten Schachspieler, steckte die Figürchen in meine Tasche und zog mich durch die schmale Türe zurück. Eigentlich hatte ich mir gedacht, ich würde nun alsbald im Korridor mich an den Boden setzen und stundenlang, eine Ewigkeit lang, mit den Figuren spielen. Aber kaum stand ich wieder in dem hellen, runden Theatergang, so zogen neue Strömungen, stärker als ich, mich davon. Ein Plakat flammte grell vor meinen Augen auf. »Wunder der Steppenwolf-Dressur«. Vielerlei Gefühle regte diese Inschrift in mir auf. Allerlei Ängste und Zwänge aus meinem gewesenen Leben, aus der verlassenen Wirklichkeit her, zogen mir peinlich das Herz zusammen. Mit bebender Hand öffnete ich die Tür und kam in eine Jahrmarktsbude. Darin sah ich ein Eisengitter errichtet, das mich von der dürftigen Schaubühne trennte. Auf der Bühne aber sah ich einen Tierbändiger stehen, einen etwas marktschreierisch aussehenden und wichtigtuenden Herrn, der trotz großem Schnauzbart, trotz muskelstrotzendem Oberarm und geckenhafter Zirkuskleidung mir selbst auf eine hämische, recht widerwärtige Weise ähnlich sah. Dieser starke Mann führte, jämmerlicher Anblick, einen großen, schönen, aber furchtbar abgemagerten und sklavisch scheu blickenden Wolf an der Leine, wie einen Hund. Und es war nun ebenso ekelhaft wie spannend, ebenso scheußlich wie dennoch heimlich lustvoll, diesen brutalen Bändiger, das edle und doch so schmählich gehorsame Raubtier, in einer Reihe von Tricks und sensationellen Szenen vorführen zu sehen. Der Mann, ein verfluchter Zerspiegelzwilling, hatte seinen Wolf allerdings fabelhaft gezähmt. Der Wolf gehorchte aufmerksam jedem Befehl, reagierte hündisch auf jeden Zuruf und Peitschenknall. Er fiel in die Knie, stellte sich tot, machte das Männchen, er trug einen Brotlaib, ein Ei, ein Stück Fleisch, ein Körbchen, folgsam und artig in der Schnauze. Ja, er musste dem Bändiger die Peitsche, die dieser hatte fallen lassen, aufheben und im Maule nachtragen, wozu er unerträglich kriecherisch mit dem Schwanze wedelte. Es wurde dem Wolf ein Kaninchen vorgeführt und dann ein weißes Lamm. Er bleckte zwar die Zähne und ließ den Speichel tropfen vor zitternder Begierde, berührte aber keines der Tiere, sondern sprang auf Befehl über sie, die bebend am Boden kauerten, in elegantem Schwung hinweg. Ja, er legte sich zwischen Hase und Lamm nieder, umarmte beide mit den Vorderpfoten und bildete mit ihnen eine rührende Familiengruppe. Dazu fraß er aus des Menschenhand eine Tafel Schokolade. Es war eine Qual mit anzusehen, bis zu welch fantastischem Grade dieser Wolf seine Natur hatte verleugnen lernen, und mir standen dabei die Haare zu Berg. Für diese Qual wurde jedoch der erregte Zuschauer im zweiten Teil der Vorführung, ebenso wie der Wolf selbst, entschädigt. Nach Abwicklung jenes raffinierten Dressurprogramms nämlich und nachdem der Bändiger über der Lamm- und Wolfgruppe sich triumphierend mit süßem Lächeln verbeugt hatte, wurden die Rollen vertauscht. Der Harry-ähnliche Tierbändiger legte plötzlich seine Peitsche mit tiefem Bückling dem Wolfe zu Füßen und begann ebenso zu zittern, einzuschrumpfen und elend auszusehen wie vorher das Tier. Der Wolf aber leckte sich lachend das Maul, Krampf und Verlogenheit fielen von ihm ab, sein Blick leuchtete, sein ganzer Leib wurde straff und blühte in widerlangter Wildheit auf. Und nun befahl der Wolf, und der Mensch musste gehorchen. Auf Befehl sank der Mensch in die Knie nieder, spielte den Wolf, ließ die Zunge heraushängen, riss sich mit den plombierten Zähnen die Kleider vom Leibe. Er ging, je nachdem der Menschenbändiger befahl, auf Zweien oder auf Vieren, machte das Männchen, stellte sich tot, ließ den Wolf auf sich reiten, trug ihm die Peitsche nach. Hündisch und begabt ging er auf jede Demütigung und Perversion fantasievoll ein. Ein schönes Mädchen kam auf die Bühne, näherte sich dem dressierten Mann, streichelte ihm das Kinn, rieb ihre Wange an seiner, aber er blieb auf allen Vieren, blieb Vieh, schüttelte den Kopf und fing an, der Schönen die Zähne zu zeigen, zuletzt so drohend und wölfisch, dass sie entfloh. Schokolade wurde ihm vorgesetzt, die er verächtlich beschnoberte und wegstieß. Und zuletzt wurde das weiße Lamm und das fette gescheckte Kaninchen wieder hereingebracht, und der gelehrige Mensch gab sein letztes her und spielte den Wolf, dass es eine Lust war. Mit Fingern und Zähnen packte er die schreienden Tierchen, riss ihnen Fetzen von Fell und Fleisch heraus, kaute grinsend ihr lebendiges Fleisch und soff hingegeben, trunke mit Wollust geschlossenen Augen ihr warmes Blut. Entsetzt floh ich durch die Tür hinaus. Dieses magische Theater, sah ich, war kein reines Paradies. Alle Höllen lagen unter seiner hübschen Oberfläche. O Gott, gab es denn auch hier keine Erlösung? Angstvoll lief ich auf und ab, spürte den Geschmack von Blut und den Geschmack von Schokolade im Munde. Einen ebenso hässlich wie den anderen, wünschte sehnsüchtig, dieser trüben Welle zu entrinnen, rang inbrünstig in mir selbst um erträglichere, freundlichere Bilder. O Freunde, nicht diese Töne, sang es in mir, und mit Entsetzen erinnerte ich mich an jene scheußlichen Fotografien von der Front, die man während des Krieges zuweilen zu Gesicht bekommen hatte, an jene Haufen ineinander verknäuelter Leichname, deren Gesichter durch Gasmasken in grinsende Teufelsfratzen verwandelt waren. Wie war ich damals noch dumm und kindlich gewesen, als ich mich ein menschenfreundlich gesinnter Kriegsgegner über diese Bilder entsetzt hatte. Heute wusste ich, dass kein Tierbändiger, kein Minister, kein General, kein Irrsinniger Gedanken und Bilder in seinem Gehirn auszubrüten fähig war, die nicht ebenso scheußlich, ebenso wild und böse, ebenso roh und dumm in mir selber wohnten. Aufatmend erinnerte ich mich jener Inschrift, der ich vorher beim Beginn des Theaters jenen hübschen Jüngling so stürmisch hatte folgen sehen, der Inschrift »Alle Mädchen sind dein«, und erschien mir alles in allem doch eigentlich nichts anderes so begehrenswert wie dieses. Froh darüber, der verfluchten Wolfswelt wieder entrinnen zu können, ging ich hinein.